Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Willkommen zur Episode im Juni. Heute geht es um ein kleines Büchlein, um ein Übungsheft, das heißt Ausmisten und wieder durchatmen, das kleine Übungsheft. Und weil dieses kleine Übungsheft so volle Übungen ist, habe ich gedacht, ich muss es doch euch berichten, bevor ich fertig bin. Ich bin gerade bei der Hälfte, weil es doch so viel ist. Los geht's mit den Dingen, mit den Gründen, die mich daran hindern, wichtige Aspekte in meinem Leben zu entfernen. Hier sind meine Gründe. Benutze ich wieder, wenn. Ich könnte es nochmal gebrauchen und ärgere mich dann. Ich will es noch aufbrauchen. Ich will das noch lernen. Ich will das noch lesen. Ich will das noch essen. Das funktioniert aber noch. Das lebt aber noch. Pflanzen. Die Bücher will ich noch lesen und das Wissen darin haben. Damit muss ich noch was machen. Weiter ging's mit Dingen, die in meinem Leben vollgestopft sind. Mein Bücherregal. Der Keller, meine E-Mails, meine Aufgabenliste, meine Vorhaben und manchmal der Abfalleimer. Nun wurde es interessant. Ich sollte mir einen Überblick über meine Besitztümer verschaffen, das heißt, alles aufschreiben, was ich besitze. Ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin nur durchs Wohnzimmer und durchs Esszimmer gegangen und habe da schon mehrere DIN A4 Seiten gefüllt, weil ich wirklich jedes Ding aufgeschrieben habe. Und ich habe nicht nur aufgeschrieben, was ich habe, sondern auch noch, warum ich es habe. Und mit dieser Frage, warum, habe ich gleichzeitig nochmal ganz schön viel ausgemistet. Ich habe ja schon öfters ausgemistet, aber mir bei jedem Ding zu fragen, warum habe ich das, hat mir doch nochmal die Motivation gegeben, vieles rauszuschmeißen. Zum Beispiel habe ich meine CDs nochmal stark minimiert. Vor 2 Jahren hatte ich wirklich noch sehr, sehr viele CD-Boxen, CD-Hüllen. Also ich hatte mehrere Regalfächer voll CDs. Und jetzt habe ich quasi die CDs, die ich jetzt noch habe, passen in eine Hand. Es sind nur noch ganz, ganz wenige, aber wirklich CDs von früher, die ich gern mal noch höre. Alles andere ist mittlerweile digital. Auch so Dinge wie Gläser habe ich ausgemistet, die man nicht mehr braucht. Und meine lieben Kerzen, bei denen ich mir immer gesagt habe, die funktionieren ja noch. Richtig, benutzt habe ich sie trotzdem nicht. Also weg damit. Weiter. Listen Sie Ihre Dinge auf, die Sie am häufigsten suchen. Bei mir das iPhone, die Sonnenbrille, meine Hausschuhe und den Schnuller meiner Tochter. Diese Dinge suche ich mindestens einmal am Tag. Und ist ja schon klar, das iPhone, die Sonnenbrille und die Hausschuhe brauchen einen festen Platz. Den haben sie bekommen. Die Sonnenbrille und die Hausschuhe suche ich gar nicht mehr. Mit dem iPhone klappt es nicht immer. Und der Schnuller von meiner Tochter ist leider nicht zu vermeiden, dass der immer wieder verschwindet. Darum habe ich jetzt 6 weitere gekauft und nun habe ich immer einen Schnuller in Griffweite. Weiter. Schreiben Sie Dinge auf, die Sie nerven. Hier meine Antworten. Werbung im Radio und Fernsehen, spät dran zu sein, Dinge zu suchen. Wenn meine Tochter schreit, zu warten, zu viele Aufgaben zu haben und nicht voranzukommen, ein langsamer PC, Probleme mit dem PC, iTunes spinnt, Outlook spinnt, zu spät ins Bett gegangen zu sein, unangenehme Aufgaben zu haben, wie Müll runterbringen oder Sachen vom Keller hochzuholen, oder Sachen von oben runterzuräumen. Wenn Sachen im Flur rumstehen, die nach unten müssen. Oder wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Für fast alle Probleme habe ich bislang Lösungen gefunden. Zum Beispiel, wenn man den Kleiderschrank sehr minimiert, nur ein paar Outfits drin hat, die sehr gut zueinander passen, Rock zu Oberteil, Hose zu Oberteil, zu Jacke, dann hat man das Problem nicht mehr, was man anziehen soll. Was regt dich auf und wie kannst du handeln? Wichtig, finde raus, was dich aufregt, wie du handeln könntest und dann mache den ersten Schritt sofort. Dann kommt ein langes Kapitel über Geld. Das war nicht so interessant. Dann kam ein Kapitel, wie ich meine Zeit einteile. Für was nehme ich wie viel Zeit? Hier kam erschreckenderweise raus, dass ich sehr viel am iPhone bin. Und daraufhin habe ich gleich mal eine iPhone-Diät über mehrere Tage gehalten. Und dann kommt ein Test, welcher Ordnungstyp man ist. Leider war ich nicht zuordnenbar. Nein, welcher Konsument man ist. Bei mir hat es irgendwie kein eindeutiges Ergebnis gegeben, aber war auf jeden Fall ganz nett. Und jetzt zum Ende hin, also zur Hälfte des Buches, soll ich aufschreiben, von was ich wie viel brauche. Also wie viel Röcke, wie viel Kleider, wie viel Hosen, wie viel Pullover, T-Shirts und so weiter und so fort. Töpfe, Schüsseln, Tassen, Stielgläser, Wassergläser, Obstteller, tiefe Teller, flache Teller und so weiter und so fort. Darf man immer dahinter schreiben, welche Anzahl man denkt zu brauchen. Dann geht man in seine Wohnung und vergleicht das mit der Anzahl, die man hat. Und daraufhin habe ich gleich nochmal ausgemistet. Fazit hier. Ich bin bei der Hälfte vom Buch und bin schon sehr, sehr begeistert davon, hat mir unglaublich viel geholfen. Darum kann ich es nur empfehlen, das kleine Übungsheft ausmisten und wieder durchatmen. Hier meine Hausaufgabe heute für euch. Nehmt euch einen Schrank oder ein Regal, eine Ecke eines Zimmers, irgendeinen kleinen Bereich vor und schreibt alle Dinge auf, die in diesem Bereich sind. Und damit meine ich jedes kleinste Teilchen. Schreibt dann auf, warum ihr das behalten wollt. Und wenn ihr keinen guten Grund dafür findet, kommt es weg. Das ist heute meine Aufgabe für euch. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich aufs nächste Mal.